Parasiten machen konservativ. In denjenigen Gegenden der Welt, in denen Krankheiten und Parasiten gang und gäbe sind, bereiten Menschen ihr Essen mit schärferen Gewürzen zu als Menschen in ungefährlichen Regionen. Scharfe Gewürze funktionieren wie natürliche Antibiotika und haben sich deshalb in den Küchen vieler Kulturen unabhängig voneinander durchgesetzt. Kulturen mit scharfen Speisen haben oft auch scharfe Regeln, wenn es um Sex, Religion und den Umgang mit Fremden geht. Das ist kein Zufall, denn auch Ekel ist eine Art Antibiotikum. Das zeigen zahlreiche unabhängige Studien an mehr als 30.000 Versuchspersonen in 121 Ländern der Welt. Auch wenn es auf den ersten Blick unglaubwürdig erscheint, der amerikanische Evolutionsbiologe Randy Thornhill und seine Kollegen erklären diesen Sachverhalt mit einer erstaunlichen Theorie, dem Parasitenmodell der Demokratisierung. Dazu haben sie die Verbreitung von 22 für den Menschen gefährlichen Parasiten in allen Weltregionen ermittelt und diese Daten mit den politischen Systemen verglichen. Das Ergebnis ist faszinierend. In Gegenden mit großer Parasitenbelastung tendieren Menschen zum Kollektivismus statt zum Individualismus. Kollektivisten fügen sich dem Willen der Gemeinschaft und betonen Traditionen und Regeln, also die Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit. Kollektivistische Gesellschaften weisen höhere Werte bei Vetternwirtschaft und Fremdenfeindlichkeit auf, die man als Strategien gegen Ansteckung mit fremden Parasiten betrachten kann. Man bleibt lieber unter sich. Individualisten hingegen tolerieren Autonomie und Abweichungen von der Norm. Dem Parasitenmodell zufolge ist es kein Zufall, dass in den warmen Regionen um den Äquator nicht nur die meisten der 1400 bekannten Infektionskrankheiten, sondern auch autokratische Regime verbreitet sind, bei denen rigide Religionsvorschriften, die Todesstrafe und harte Sanktionen bei Ehebruch, Homosexualität sowie Alkohol- und Drogenkonsum üblich sind. Umgekehrt erklärt das Modell die sexuelle Revolution und Liberalisierung des Westens in den 60er und 70er Jahren, da zu diesem Zeitpunkt im Westen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Antibiotika und Schutzimpfungen flächendeckend eingesetzt wurden.